Erster Abraham reiste in den Süden. Er wohnte zwischen Kades und Sur. Später blieb er in Gera. Zweiter Abraham sagte über seine Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ König Abimelech von Gera Sarah zu sich holen. Dritter aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech. Gott sagte, du wirst sterben, weil du diese Frau genommen hast. Sie ist verheiratet. Vierter Abimelech hatte sie aber noch nicht berührt. Er sagte, Herr, willst du ein unschuldiges Volk töten? Fünfter Abraham hat mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Ich habe das ehrlich und ohne böse Absicht getan. Sechster Gott sagte im Traum, ich weiß, dass du ehrlich warst. Ich habe dich davor bewahrt, gegen mich zu sündigen. Deshalb dürftest du sie nicht berühren. Siebter gibt dem Mann jetzt seine Frau zurück. Er ist ein Prophet. Er wird für dich beten, damit du lebst. Wenn du sie nicht zurückgibst, wirst du mit deiner ganzen Familie sterben. Achter am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf. Er rief alle seine Diener und erzählte ihnen alles. Die Männer bekamen große Angst. Neunter dann rief Abimelech Abraham. Er fragte, was hast du uns angetan? Warum hast du so eine große Schuld über mein Land gebracht? Das hättest du nicht tun dürfen. Zehnter Abimelech fragte Abraham weiter, was war dein Ziel, als du das getan hast? Elfter Abraham antwortete, ich dachte, hier gibt es keine Angst vor Gott. Ich hatte Angst, dass man mich wegen meiner Frau tötet. Zwölfter außerdem ist sie wirklich meine Schwester. Sie ist die Tochter von meinem Vater, aber nicht von meiner Mutter. Dann wurde sie meine Frau. Dreizehnter Gott ließ mich von zu Hause weggehen. Da sagte ich zu ihr, tu mir einen Gefallen. Sag überall, wo wir hinkommen, er ist mein Bruder. Vierzehnter da gab Abimelech Abraham Schafe, Rinder und Diener. Er gab ihm auch seine Frau Sarah zurück. Fünfzehnter Abimelech sagte, mein Land steht dir offen. Du kannst wohnen, wo es dir gefällt. Sechzehnter zu Sarah sagte er, ich gebe deinem Bruder 1000 Silberstücke. Das zeigt allen, dass du unschuldig bist. Du bist vor allen Menschen gerechtfertigt. Siebzehnter Abraham betete zu Gott. Da heilte Gott den König Abimelech, seine Frau und seine Dienerinnen. Sie konnten wieder Kinder bekommen. Achtzehnter denn Gott hatte vorher dafür gesorgt, dass keine Frau im Haus von Abimelech Kinder bekommen konnte. Das war wegen Sarah, der Frau von Abraham.